Deutschlandfunk Kultur Interview. Der Tag heute mit Elisabeth Ruge, der Literaturagentin in Berlin. Die Chinesen fliegen auf den Mond, derweil streiten die Amerikaner um den Haushalt. Es gilt weiterhin die Haushaltssperre in Washington. Die Republikaner und die Demokraten können sich nicht einigen. Und in diesem Streit geht es im Kern um die 5 Milliarden Dollar, die Trump ausgeben will für die Mauer an der Grenze zu Mexiko. Diese Mauer wollen die Demokraten nicht. Und die wichtigste Gegenspielerin von Donald Trump ist im Augenblick Nancy Pelosi. Die wird wohl heute wieder zur Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus gewählt. 78 Jahre ist sie alt, sehr selbstbewusst. Wir hören sie mal. Well, I'm a master legislator. Ich bin eine führende Gesetzgeberin, eine strategische und politisch kluge Führungspersönlichkeit. Meine Führungsqualitäten sind vielen im Land bekannt, weshalb ich so viel Unterstützung bekomme. Ja, also wirklich eine Frau, die Trump die Stirn bieten kann, man hört das. Wer wird gewinnen? Wer wird nachgeben? Nancy Pelosi oder Donald Trump? Was meinen Sie, Frau Ruge? Ich finde das sehr schwierig zu sagen. Also im Moment ist es wirklich ein Mauern auf beiden Seiten. Es ist aber auch verständlich, dass die Demokraten nicht als allererste Amtshandlung, als Mehrheit im Repräsentantenhaus sofort Donald Trump über 5 Milliarden Dollar für seine Mauer bewilligen. Vor allem, weil sie ja auch wissen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Versprechen, das er seiner Base gegeben hat. Und natürlich gucken die jetzt auch auf das Jahr 2020, wo eben die nächste Präsidentschaftswahl ansteht. Und wenn sie eben diese Mauer verhindern können, dann werden sie auch unter den Trump-Anhängern eine große Enttäuschung herbeiführen. Man hat das ja gesehen bei Fox News vor Weihnachten, also mit welcher Vehemenz, ich glaube, das hat Trump selbst auch überrascht, alle über ihn hergefallen sind, als klar wurde, dass zunächst erstmal eben die Mauer nicht wirklich vorgesehen ist. Aber im Moment herrscht natürlich auch große Enttäuschung, denn es gibt eben diese Haushaltssperre und das nennt sich der Shutdown. Im Moment sind viele, die nicht arbeiten können, die arbeiten müssen, aber dafür nicht bezahlt werden im Staatsdienst. Frau Pelosi hat das schöne Wort vom Trump-Shutdown geprägt. Die Amerikaner wollen, dass wir den Regierungsbetrieb aufrechterhalten. Ein Regierungsstillstand bringt gar nichts, weshalb wir einen Trump-Shutdown vermeiden sollten. Ja, daraufhin hat aber Trump seinerseits gesagt, er ist aber stolz oder er war stolz zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, im Moment weiß er auch nicht mehr so ganz genau, wie er aus dieser Sache rauskommen will. Aber er war stolz, die Regierung lahmzulegen, wenn es eben um die Sicherheit an der Grenze geht. So hat er getönt. Fällt ihm das am Ende nicht jetzt doch vielleicht auf die Füße, dass er da jetzt so hartnäckig ist? Klar, das kann gut passieren. Und es sind ja nicht nur die Demokraten, die vor diesem Problem stehen, sondern es sind ja auch die Republikaner selbst. Also Pence hatte ja im Grunde genommen jetzt über Weihnachten einen Kompromissvorschlag hinter der Kulisse mit allen möglichen Leuten verabredet. Er wurde immer wieder von den Demokraten gefragt, ja, aber wissen wir denn dann, dass Trump sich daran halten wird? Also wird er das dann unterschreiben, wenn wir hier uns hinsetzen und mit euch einen Kompromiss aushandeln? Und Pence hat das versichert und Trump hat ja gestern diesen Vorschlag einfach vom Tisch gewischt und gesagt, sowas würde er nicht unterschreiben, Punkt. Und das ist nicht der einzige Kompromissversuch, der von den Demokraten, von den Republikanern gestartet worden ist. Also Trump schafft auch für seine eigene Partei im Moment große Schwierigkeiten. Sie kennen sich gut aus. Sie haben die ersten 10 Jahre Ihres Lebens in den USA gelebt. Sie haben später dort studiert, sich immer wieder mit dem Land sehr innig auseinandergesetzt. Ich würde gerne noch mal so auf diese Person Nancy Pelosi kommen. Wirklich eine mächtige Frau. Sie war auch schon mal Speakerin. Jetzt wird sie es also aller Voraussicht nach wieder. Das ist das dritthöchste Amt im Staat nach dem Präsident und dem Vizepräsidenten. Aber sie ist eben 78. Sie verkörpert vielleicht doch nicht die Zukunft der Demokraten. Wo könnte denn die Zukunft der Demokraten liegen? Naja, also da gibt es unterschiedliche Leute, die sich so allmählich auch in Position bringen, was Präsidentschaftskandidaturen anbelangt. Aber ich glaube, ich finde es doch sehr beeindruckend, wie Pelosi sich jetzt nochmal in diese Position gebracht hat. Da hat sie ja doch auch mit progressiven Demokraten, jüngeren progressiven Demokraten, die erstmal dagegen waren, dass sie diese Rolle wieder einnimmt, auch alle möglichen Deals und Abkommen, konstruktive Abkommen geschlossen, hat auch gesagt, das ist für mich jetzt sozusagen der Abschluss und ich schaffe hier diesen Übergang. Und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, denn diese Präsidentschaftswahl, trotz also des Durchmarsches in dem Repräsentantenhaus bei den Midterms, es wird sehr schwierig werden, Trump da aus dem Weißen Haus rauszukriegen. Und da braucht man, glaube ich, so eine Vollblutpolitikerin wie sie, die einfach immer die Wählerinnen und Wähler im Auge hat. Immer sich überlegt, was sind die Themen. Und sie hat es durchgesetzt, dass das Hauptthema der Demokraten während der Midterms Healthcare war. Also sie hat gesagt, darum geht es den meisten. Das ist das, was wir in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, die Demokraten sind im Moment sehr unterschiedlich aufgestellt. Das ist auch großartig, denn sie stehen auch für die Unterschiedlichkeit der Gesellschaft. So ziehen sie jetzt auch ins Repräsentantenhaus ein. Aber um Trump zu besiegen, und ich glaube, da sind viele mit mir und anderen einer Meinung, dass wir diesen Präsidenten loswerden müssen, der großen Schaden anrichtet. Um ihn loszuwerden, muss es eine sehr klare, sehr fokussierte, sehr auf Einigkeit und auf Parteidisziplin getrimmte Strategie geben. Und da braucht man so jemanden wie Pelosi eben doch nochmal. Eine solche starke Frau, sagt Elisabeth Ruge, braucht man in den USA. Und wir sprechen gleich über eine andere starke Frau, die schon lange tot ist, über Colette nämlich, die französische Schriftstellerin, die jetzt in einem Film gewürdigt wird.